Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über Guardians of the Freaking Galaxy und ich meine nicht freaking. Schon mal vor der Reihe hinweg, sorry für dieses brummende Geräusch im Hintergrund, aber ohne Ventilator würde ich, glaube ich, sterben. Und genauso geht es, glaube ich, auch meinen zwei Kollegen. Hey Markus, Jürgen, wie geht's euch? Warm! Nenn mir einen Preis für deinen Ventilator. 23,99 beim Rewe. Heute reden wir, wie gesagt, über Guardians of the Galaxy. Wisst ihr noch mal, den ihr zum letzten Mal gesehen oder zum ersten Mal gesehen habt, besser gesagt? Zum letzten Mal heute. Zum ersten Mal, als er im Kino rauskam. War bei dir, war mit dir, als wir haben an dem einen Tag, haben wir mein ganzes Zeug von dem Minizimmer in meine Wohnung gepackt und sind am Abend ins Kino gegangen, falls ich noch drin ist. Hat man sich ja verdient nach so einem harten Arbeitstag. Ja, und der war auch ziemlich gut, meines Erachtens. Basierend ist der Film auf einer 2008-Version vom Comic. Ursprünglich gab es die 1969. Sind sie zum allerersten Mal aufgetaucht. Die Regie führt James Gunn, der übrigens Schreiber war bei Scooby-Doo 1 und 2. sowie Dawn of the Dead, dem Comicfilm Super, der ist übrigens wirklich gut, den kann ich euch nur empfehlen. Der ist tatsächlich und, super. Ja, und er hat die Geschichte geschrieben zu Lollipop Chainsaw. Das erklärt einiges. Das wusste ich selber nicht. Aber in einem anderen Podcast, den ich hier ganz kurz erwähne, ist Escape von Walt Disney, da haben sie über Guardians 2 geredet. Der gute James Gunn hat einen kleinen Fetisch, und zwar einen Tentakel-Fetisch. Ist euch das aufgefallen? Das wusste ich nicht. Es ist mir dann erst aufgefallen, als es mir gesagt wurde. Weil in jedem... Jetzt kann ich nicht mehr normal Guardians gucken, danke dir. in jedem seiner Filme hat er irgendwas mit Dings bekannt. Guardians macht ihn auf jeden Fall extrem bekannt. Schauspieler haben wir Chris Pratt als Star-Lord. Der war vorher in Wanted. Das war derjenige, der die Tastatur in die Fresse kriegt. Das war wunderschön mit anzusehen. Und Parks and Recreation in den USA. Ja, eine Serie, die bei uns, glaube ich, bis dato immer noch nicht erschienen ist, kann das sein? Ist bei uns erschienen, aber ist halt so dieses typische Office-Ding. Ich finde die Dinger nicht witzig, finde die Dinger so cringy. Dann haben wir Zoe Saldana, die als Gamora unterwegs ist. Im ersten Pirates-Film war die dabei. So als eine, die Johnny Depp in die Schnauze haut. Echt? Ja, das ist die, der das Schiff gehört, wenn der die neue Crew zusammenstellt. Was ist für uns drin? Richtig, ja, genau. Da habe ich auch so, stimmt, what the fuck, was macht sie denn da? Nächste Mal echt drauf achten. Wenn du es weißt, kannst du sie gar nicht sehen. Richtig. In Star Trek hat sie in der 2008-Version zu Uhura gespielt und in Avatar war sie blau, hier ist sie grün. dann Dave Bautista als Drax the Destroyer, ehemaliger Wrestler von 2002 bis 2019. Großartiger Wrestler, ja. Ja, ich habe keine Ahnung von Wrestling. Ich weiß nicht, ob er wirklich so gut war, kann ich sagen. Doch, er war einer der großen Ikonen der Attitude-Ära, ja. Oh, nice. Ist bekannt unter anderem durch The Scorpion King 3. The Man with the Iron Fist, der ist unterschätzt, ich mag den Film. In Riddick kam er drin vor und bekannt wurde in der großen Masse durch Guardians of the Galaxy. Dann mit dem guten Vin Diesel als Groot. Der, ja, voll die Vin Diesel-Rolle, ja. Ja, der Gott sei Dank nur sagt, I'm Groot, nicht I'm Family. haben wir Bradley Cooper als Rocket, Bradley Cooper ist geboren als Rocket, finde ich. Oh yeah. Ja, absolut großartig. Michael Rooker als Yondu. Ist unter anderem ein Cliffhanger und Mallrat. Und da ist mir eingefallen, der war ein Mallrat. Ist auch stimmt, der war der Vater von der Frau, von der Freundin von ihm. Ziemlich cool. Karen Gillian als Nebula, bekannt durch Doctor Who und die Jumanji-Filme. Vor allem, also mir sehr bekannt durch Doctor Who. Ich habe die mit Matt Smith habe ich echt geliebt. Rotz und Wasser geheult bei ihrer letzten Folge, ja. Ja, großartig. Lee Pace als Ronan the Accuser. Der ist Sandra bei Hobbit. Thranduil beim Hobbit gewesen. Sehr cool. Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich nicht erkannt wegen seinem Bart vermutlich. Ich mag einfach nur, wie das ausgesprochen wird, weil so wie der Name geschrieben ist, kannst du ihn nicht aussprechen, ohne dass er würdevoll klingt. Thranduil. Thranduil. War halt, also, ziemlich cool gemacht. Ansonsten hast du noch einen Haufen berühmter Nebendarsteller wie John C. Reilly, der als so ein Polizist in Ding unterwegs ist, aber dennoch ziemlich cool. Der Gut Punch gleich am Anfang, ja. Mhm. Die krebskranke Mutter, ja, ja. Ja, alter Schwede, fuck. Das war ich werde so, direkt Tränen in den Augen in den ersten 5 Minuten. Das ist, ja, ich habe hier geschrieben, vollkommen normale Reaktion von einem Kind, erstmal weglaufen. Ja, ja, logisch. Richtig. Gibt es den Film über Peters, über, ich hätte gern einen Film über Peters Jugend mit Yandu. Das wäre ziemlich cool. Es gibt einen animierten. Es gibt einen animierten über die Kindheit von ihm mit Yandu. Das wäre so einer der wenigen Momente, wo ich Disney Plus eigentlich gerne eine Serie hätte. Weil das hätte ich gerne einfach so in abgeschlossenen Episoden, die Abenteuer von Star-Lord und Yondu. Ja, das wäre ziemlich cool gewesen, ja. Ziemlich coole Mucke und Technik. Technik-Dings, das die Vergangenheit zeigt. Ja. Ziemlich coole Maske und Technik-Dings, das die Vergangenheit zeigt. Interessant. Was habe ich da geschrieben? Die Musik ist so, so gut. Die Musik, ja, allein, wenn er da direkt anfängt zu singen in der Höhle. Ja, diese, ja, dämlich ja geniale Dance-Szene. Allein schon der Anfang, wenn er noch ein kleiner Boy ist und diesen Walkman anmacht. Ja, die besten 26 Jahre alten Kopfhörer aller Zeiten. 26 Jahre alte Kopfhörer. Wow, der hat gepflegt. Die halten immer noch. Die hat auf jeden Fall gepflegt. Nicht schlecht, ja. Ja, dann Star-Lord Who. als er dann da reinkommt, diesen Orb aus dem Teil rauszieht, was halt auch sehr cool ist. Ja, sehr geil gemacht mit dieser Trap, die er da gebaut hatte, ja, ja. Richtig, ja, wo er das Ding einfach nur deaktiviert und diesen Orb in der Hand hat. Und sagt, hey, kennt ihr mich vielleicht? Star-Lord! Who? Hallo, legendärer Outlaw, tu mir das nicht an, Mann. Der Schauspieler übrigens ist mir auch gefallen. Der ist auch überall dabei gewesen. Ich habe gestern Blood Diamond gesehen, da war ja, er. Ja, ja, die Dingsbums Honsu mit Nachnamen. Ich habe nur den Vornamen vergessen. Ja, aber ein sehr, sehr cooler Typ, finde ich. Sehr, ja, sehr auf jeden Fall. Sehr, sehr charismatischer Schauspieler vor allem. Sehr charismatisch, stimmt, ja. Das hast du recht. Hey, Bereed. Das ist die er bei sich in der. hier mitgenommen hat. Ganz ehrlich, ich hatte dich komplett vergessen. Das war super. Ah, super, wie sie dann einfach da auftaucht. Hey, was ist hier los? Also, oh, hey, Bereed. Also, ich liebe Yandu. Wie er einfach auf ihn. Meine Crew wollte dich essen! Wie er einfach auf ihn einen Kopfkehrt aussetzt. Ja, ist aber gut. Yandu, der liebevolle, strenge Vater. Ach, ich liebe Yandu. Yandu ist großartig. Der zu dann hart ist. Ein geiler Typ einfach. Der zu hart ist, ja, um zuzugeben, dass er Gefühle hat. Ich liebe diesen Kerl. Hallo, ich bin's, der Bösewicht für heute. Anklammer auf Roland, Klammer zu. Aber ganz ehrlich, ich hätte damals gern so eine Einblendung gehabt. Ich bin der Bösewicht, weil ich dachte echt, verarschen mich. Der ist ja so ein Standard-Bösewicht, dass du richtig Kopfschmerzen bekommst. Ja, das ist halt, also. Character-Editor, random, so. Enter. Ja, ja, schon irgendwie komplett. Ich bin übrigens böse, weil ich böse bin. Und mein Vater auch schon böse war. Oh nein. Und dann Stanley Cameo als alter Schweremütter. Ja, als Sugar Daddy, ja. Als Sugar Daddy, das war sehr, sehr geil. Guck dir den an. Dinge, die er im echten Leben nicht nötig hat. Oder hatte. Ah. Hatte, ja. Ah. Ah, ich vermisse ihn. Wir vermissen ihn. Ich vermisse ihn immer noch. Oh, Stan. Stan, der große Typ. Rocket und Groot sind halt einfach nur fantastisch. Die schauspielerische Leistung von Bradley Cooper als Rocket ist einfach genial. Aber ich habe es auf Deutsch geguckt, der deutsche Sprecher macht das auch ganz fantastisch. Deutsche, ja. Sprecher macht das auch sehr gut, ja, aber ich finde es halt lustig. Er hat halt nur gesprochen und James Gunns Bruder hat ja. Der auch einer der Ravager ist, ja. Ja, er hat ja den Mocap gemacht. Das ist halt so, James Gunn holt sich immer seine Freunde und Verwandten in die Filme rein. Das ist immer sehr interessant. Cooler Kampf um den Orb in der Stadt, also der Stadtkampf. Epischer Fight, wie der Orb auch wandert. Ja, vor allem dafür, dass Gamora die tödlichste ist, können alle gut mit dir mithalten. Ja, Das stimmt allerdings, die, ja. Die ist die krasseste Killerine des Universums. Ja. So, ey, aber Star-Lord schafft es immer wieder, sie zu überraschen mit seinen Fallen. Weil ja, Star-Lord einfach ein Outlaw ist, der nicht fair kämpft. Ja. Ja, ja, sonst stimmt. Hätte er auch keine Chance. Absolut nicht, nein. Ich finde sie gerne mit Rocket und Groot. Verpiss dich, geht weg, der gehört uns, denn wir sind voll krass. Und Groot steht dran. Schlürf, schlürf, schlürf. Das ist so geil. Hör auf, Wasser so zu trinken. Schlürf, ja, schlürf. Das ist so gut. Oh, hi, John C. Reilly. Der ist ja der Typ, der die dann verhaftet, ja. Ja, verhaftet. Kurze Einführung in die Charaktere und ab in den Knast. Wo er dann den Mittelfinger ausrollt. Oh, ich wusste nicht, wie das funktioniert. Was dieses Kindheitsding. Ich glaube, das kennt noch jeder aus seiner Kindheit in unserer Alterskategorie. Ja, das war Impro, das Ding. Das hat aber gut gemacht, finde ich. Was ist ein Waschbär? Das war gut. Lass mir nichts von einem Waschbär sagen. Was ist ein Waschbär? Hooked on an electric feeling, als er sein Dings wieder haben will. Sein Walkman. Ja, ja. Das war sehr geil. Chris Pratt's Workout-Routine? Jesus Christ. Damn. Der, wo er abgeduscht wird und dann einfach der nur aus Muskeln besteht. Ja. Es gibt eine gelöschte Szene, die es im Trailer gab. Da hast du jeden gesehen, der so angeduscht wurde. Und auch Gamora. Nur die Szene wurde dann, die gab es nur im Trailer. Das war so Trailer-Bait. Das war so richtig weird. Ja, wäre auch fehl am Platz gewesen, wenn du mich fragst. Ja. Rocket so zu sehen, hits harder nach Teil 3. Jesus. Ja. Alter. Mich hat es tatsächlich gewundert, dass er nicht komplett ausgetickt ist. So nach Teil 3. Ja, man muss es ja noch nicht. Das war das. Also jeder hat aber jetzt ist es halt was anderes. Jetzt weißt du es ja. Ja. Ja, ja, jetzt wenn du es weißt, ist es schon. Es ist schon sehr, sehr krass gewesen. Sehr coole Kulisse, das Gefängnis mit all den bunten Charakteren. Ist halt super. Die ganzen bunten Charaktere sind. Brauchst nur stoppen, nicht umgucken. Das sieht so cool aus. Ja, hat so voll das Star Wars Cantina-Feeling einfach. Das ja, ist halt schon. Einfach großartig. Aber es sind auch so cool, diese klischeehaften Gefängnischaracteren. Ja, wo der Dicke dann kommt. Sugar Daddy. Gut, den erstmal kommt. Wo Groot ihn dann einfach dann in den wir sind hier die Stärksten, ihr müsst an uns schon vorbeikommen. Und Chris Pratt nur so, ich gehöre zu denen. Ich dachte mir so, die Nase ist frei auf jeden Fall. Ja. Und da ist er, der beste Marvel-Charakter aller Zeiten, Drax the Destroyer. Oh, ich liebe ihn, ich liebe Drax. Danach kannst du immer noch das mit ihr machen. Warum sollte ich hier den Finger in die Kehle legen und dir drüber ziehen? Das bedeutet Tod, es ist eine Metapher. Oh, ich liebe es. Es ist so geil. Nichts geht über meinen Kopf, ich habe zu schnelle Reflexe. Ich liebe es. Oh Gott. Eine meiner liebsten Sätze im ersten Teil. Oh Gott, das ist so. Der Typ ist. Vor allem der Baptista, du merkst, der Typ hat Spaß in der Rolle. Er hat ja auch gesagt in dem Interview, wo er angerufen wurde, ihm gesagt wurde, du hast die Rolle von Drax, er hat sofort Schauspiel durchgenommen, weil er es nicht versauen wollte. Er hatte so viel Spaß und er hat so gut gemacht. Er ist so viel Fun. Er hat geliefert, er hat auf jeden Fall geliefert, ja. Ja, nettes Zusammenschlafen fand ich sogar auf dem Haufen. Das ist wie so eine Jugendherberge, einfach so ein Raum, wo alle Jungs schlafen, ein Raum, wo alle Mädchen schlafen. Das war so geil, das war super. Das war meine Lieblingsmesse. Die ganzen kleinen Details, so das ist so großartig. Oh, das war auch so gut. Oh, der olle Thanos 2.0. Da ist die zweite Version von Thanos drin gewesen. Die erste war ja am Ende von Avengers. Die erste Version, wo er aussah wie eine geschälte Rosine. Und jetzt sieht er aus wie eine geschrumpelte Rosine mit dem hässlichen Helm. Aber im Deutschen mit Klaus-Dieter Klebs schon als seinem Synchronsprecher. Ja. Der auch der Synchronsprecher ist von wie heißt Dr. er? House. Dr. House und auch von dem Josh Brolin. Ja. Ich brauche sein Bein. Ich brauche das und ich brauche sein Bein. Ja, sein Bein. Und ich liebe es, wie sie den Plan besprechen, während Groot aufsteht, hinläuft und einfach anfängt. Und keiner guckt, was Groot macht, obwohl er so riesengroß ist. Interessiert sich keiner dafür, was er macht. Es ist so gut. Drax hat Spaß. Ja, Drax hat mega Spaß. Kleines Sottelfiech! Schmeißt ihn ja die Waffe zu. So geil. Du brauchst mein was? Dann hier ist das Bein. Och, das habe ich gar nicht gebraucht. Was? Ich habe 25.000 Credits dafür gezahlt. So geil. Und wie sah es aus, als er sein Bein nicht mehr hatte? Muss der hüpfen? Oh, und da ist es, der Große sagt, nicht genug in meinen Kopf. Dafür sind meine Reflexe zu schnell. Oh Gott, ich. Trax ist so gut. Wenn sie in die Kommandozentrale reinkommt, das erste Mal das Guardians-Theme läuft. Ja, Mann. Oh, richtig gut. Erstmal den Walkman holen. Richtig, ganz wichtig. Ja, damit wir eine gute Musik haben. Ja. Die streiten schon wie eine Familie, habe ich geschrieben. Das ist super. Aber warum hast du dein Leben riskiert, werter Freund? Dafür? Du bist verrückt. You're mad. Nowhere. Star Wars Cantina auf einem Planet aufgeteilt eigentlich, ja. Wenn man's ja, möchte. Stimmt eigentlich, ja. Der olle Collector. Star-Lord, du alter Charmeur. die Legende von Footloose. Ja. Die Legende von Footloose. Footloose, oh Gott, ja. Sehr gut. Es gab, der hält einen legendären Helden namens Kevin Bacon. Kevin Bacon. Oh. Später auch so geil. Wir sind Kevin Bacon. Ich liebe es. Wir sind so wie Kevin gut. Bacon. Rockets Ansprache, wo er besoffen ist, es ist noch heftiger. Ich hab dich darum gebeten, erschaffen zu werden. Immer wieder auseinandergenommen, zusammengebaut zu werden. So, scheiße. Cosmo! Cosmo, kleiner Cameo-Auftritt. Du brauchst schon beim scheiß Collector. Stopp! Du brauchst dich nur umgucken. Wie viele fucking Easter Eggs sind in diesem Film? Also beim Collector, das ist ja übel. Du entdeckst, finde ich, jedes Mal, wenn du den Film guckst, immer wieder was Neues. Ja, ich habe geschrieben, holy shit, all diese Easter Eggs. Und ich liebe den Collector. Allein diese Art, die er hat. Diese herablassend nüchterne Art und wie er die Leute auf diese Art auch auf die Schippe nimmt. Ich hab, ist das dein Haustier? Du spielst ja gerade das Guardians Game. Ja, ja. Geistesatz, ist das dein Haustier? Ja, du spielst ja gerade das Guardians Game, da hast du später das Museum, wo du auch durch die Gegend laufen kannst. Oh, cool. Aber es ist wie gesagt, großartig. Ich liebe die Szene mit dem Collector. Ja, ist das dein Haustier? Oh, ein Groot. Nenn mir einen Preis für deine Rinde. Nach deinem Ableben, ja. Ich habe noch nie einen lebendigen Groot gesehen. Er ist der letzte seiner Art. Ja, ja. Ist ja auch in den Comics, ist die Geschichte von seinem Planeten, die empfehle ich euch mal zu lesen, die ist ziemlich tragisch. Hi Benicio del Toro, das ist ja der Collector. Collector, ja. Richtig. Der Drop war nicht mit Absicht übrigens, also das heißt, ja, überreicht mir das Ding und Chris Pratt mit ihm den Ball so reichen, lässt das Ding fallen, hebt es wieder auf. Das war eigentlich nicht Absicht. Ja, er ist ja in Character geblieben, deshalb haben sie es drin gelassen, ja. Ja. Und damit hätten wir auch die Vorstellung der Infinity Stones. Die sehr cool inszeniert ist. Ja, finde ich. Damals, als Disney noch Geld für CGI rausgegeben hat, ja. Richtig, ja, das stimmt. Und das Schöne ist an den Infinity Stones, die Dinger da einzubauen, dauerte 10 Minuten. Ja. Weil sie sich gedacht haben beim Schreiben, ja shit, was machen wir jetzt? Infinity Stones, da gab es auch was drüber. Yay, let's go, machen wir. James Gunn hat sich einfach dazu entschieden, das zu erklären. Es war, glaube ich, gar keine Vorgabe von Kevin Feige. Der hat einfach gesagt, nö, ich erkläre das dann jetzt. Ja, damit wir endlich wissen, um was es eigentlich geht. Das kommt davon, wenn man seinen Sklaven nicht bezahlt, habe ich geschrieben. Aber ich muss schon sagen, die größte Dummheit eines Kollektors, und ich bin auch Sammler, das macht man nicht. Ein Objekt, das ich gerade für teuer Geld kaufe, einfach ohne es in die Vitrine zu stellen, offen stehen lassen, wenn Kinder drumherum stehen. Ich finde es ja auch schön, wie er niemanden sagt, dass er eigentlich schon einen Stein hat. Ja. Das ist ja, er hat ja am Ende von Tor 2 hat der, er den. Der hat den Äther bei sich rumstehen. Richtig. Ja. Ja. Das ist halt, er sagt halt nicht, was er hat. Das ist auch cool. Er gibt zwar gern an mit dem, was er hat, aber wenn er die Lieblingsdinge hat, vermutlich natürlich für sich selbst. Ja, wie jeder gute Collector, deine liebsten Dinge, die preist du nicht an, damit sie dir nicht geklaut werden. Das stimmt, ja. Das kommt davon, ja, die sind nur für die VIPs zugelassen. Ja. die extra Geld zahlen, richtig. Genau. Das war eine sehr coole Explosion, obwohl die eine halt dabei draufgegangen ist. Sah es trotzdem ziemlich cool aus. Wer von euch beiden ist gerade umgefallen? Bei mir ist nur irgendwas runtergefallen, ich bin mir nicht sicher, was. Aber was auch noch cool war, ist die Aktion zwischendrin, wo man sieht mit Drax, wie er Sternhagel voll in diesen Kommando, in diesen Kommunikationsposten geht. Du sendest jetzt seine Nachricht. Betrunkener Drax ja. Ruft Roman. Ja, Kosmos frei übrigens durch die Explosion, sehr, sehr cool. ich liebe Cosmo. Cosmo wird ja nur in Teil 3 richtig eingeführt. Im Game ist Cosmo mehr prominent, aber Cosmo ist eine coole Figur. Ich finde die super. Der wir erst im dritten Teil richtig kennen. Ja, Ronan ist stärker als gedacht. Ja. Ja, aber dass der Kräfteunterschied zwischen den beiden so groß ist, finde ich ein bisschen bescheuert. Es ist es ja schon irgendwie. Drax. Weil er hat ja zu dem Zeitpunkt den Infinity Stone, glaube ich, noch nicht. Nein, hat er noch nicht. Da ist er noch hinter ihm her. Dann sollte er nicht so viel mächtiger sein als Drax. Hat er, glaube ich, noch nicht in seinen Hammer gehauen, soweit ich weiß. Er hat ja dann ja erst den Infinity Stone geholt. Ja, dementsprechend ist es halt total Banane. Er kann ja ruhig stärker sein, aber er sollte nicht so einfach, keine Ahnung, viel. So Thanos-Level haben. Man muss vielleicht auch sagen, vielleicht ist Drax einfach zu besoffen gewesen. Das kann aber sein. Ja, das kann auch sein. Aber besoffen, in Rage, nicht nachdenken. Aber gerade dann, trotzdem ein, zwei Treffer hätte er schon landen müssen. Eigentlich schon. Weil das ist wirklich ein zu krasser Levelunterschied. Ich finde, er hätte Ronan zumindest beeindrucken können. Er muss ihn ja nicht besiegen oder sonst irgendwas. Er muss ihn ja nicht mal nah am Rand einer Niederlage haben. Aber er kann ja zumindest so ein paar Überraschungstreffer landen, dass Ronan dann ernst machen muss. Richtig. Weil das sah jetzt aus so, als würde Ronan dran stehen und so, ja, ich spiele ein bisschen mit dir. Ja, genau. Ja, das hatte ich auch so angefühlt. So, ja, wer bist du eigentlich? Fick dich, ich erinnere mich sowieso nicht an dich. Weil hat er dann auch gesagt. Mir hätte zum Beispiel besser gefallen, wenn er es so gemacht hätte wie Thanos in Endgame bei Wanda, dass er dann einfach sein Schiff anweist, ihn anzugreifen, weil er in Bedrängnis kommt oder so. Ja, wäre auch eine Idee gewesen, ja. Gutes Anführerdenken von Quill, dass er sofort rüberspringt und sagt, du machst das. Wir schaffen das schon. Er ist ja ein geborener Anführer, das vergisst man ja nur manchmal. Er ist ein Anführer, er ist ein Idiot, aber er ist ein guter Anführer. Das, was er aber auch von Yondu gelernt hat, muss man zugeben. Ja, klar. Es ist 100% die Erziehung von Yondu, die ihn zu dem macht, was er ist. Ja, sehr gute Action-Szene mit den Raumschiffen. Ich fand das cool. Einfach nur gut. Ja, die Dinger sind nicht für sowas gedacht. Ja, aber zum Rand. Aber sie sind nahezu unzerstörbar. Ich habe nur nicht mehr aufgeschrieben, was Jetzt hätte ich fast selbst Waschbär gesagt. Rocket, es ist zu heiß. Was Rocket drauf sagt, aber diese Blicke, diese austauschen, dann, verstehe. Und dann tackelt er diesen Ding weg. Das war sehr, sehr geil, ja. Ich mag die Szene, wo Quill Gamora rettet. Ja. Und er dann selber den Moment kaputt macht, weil er hier einfach nicht die Klappe hält. Nein. Aber er kann nicht. Das war so toll. Und ich hab's gefühlt. Und ich bin so toll. Und der Moment zwischen uns. Und wir waren uns so nah. Der ist so, halt doch die Klappe. Oh, hi, James Gunn, Bruder. Der ist ja der Vize-Captain, ja. Ja, gezwungene Zusammenarbeit zwischen Rocket, Drax und Groot. Fand ich super. Also wo sie da im Kreis sitzen, finde ich super. Mhm. Hammer Stärke plus 1, habe ich geschrieben. Einmal den Hammersockel. Den Hammersockel reingebaut hat, richtig. Herr Yondu, Michael Rooker ist einfach amazing. Ich liebe die Zähne, die Aufmachung, das Kostüm von ihm ist spitze. Aber nachher kommt es noch. Er ist einfach Yondu, er ist nicht Michael Rooker, er ist Yondu. Also, er ist Yondu, ich finde, die beste Szene im Film kommt erst noch mit Yondu. Das Gespräch zwischen allen Vieren ist super. Die Fake-Lache ist herrlich. Die Lache ist komplett fake. Meinst du nicht, das ist meine komplett ernste Lache. Das ist eine total überzeugende Lache. Richtig. Und so wurden aus Fremden Freunde. So, jetzt stehen wir alle. Jetzt sind wir fünf Idioten, die auf den Füßen stehen. Hervorragend. Ich brauche sein Auge. Nein, wir brauchen das nicht. Doch, ich brauche das ganz dringend. Das Schicksal des Universums hängt von diesem Auge ab. Nicht zu vergessen, der Slow-Mo auf Kamera-Zulauf-Shot. Ganz wichtig. Oh ja. Das ist in jedem Guardians drin. Ja, das ist der, wo Rocket sich, glaube ich, noch den Sack zurechtrückt. Oh ja. Ja, ja, ist super. Der Macho-Move habe ich mir aufgeschrieben. Nova Call to the Rescue. Drax hat wie immer Spaß. Das ganze Ding ist einfach super. Ja, ja, da ist es. Wir sind wie Kevin Bacon. coole Blockadefunktion, wo dieses Nova Call Netz aufbastelt. Ja. Auffangnetz aufbastelt. Das ist cool gemacht, auch wenn es im Prinzip Selbstmord ist, was sie damit machen. Aber halt alles für die Bevölkerung. Ja. Also ich. Drax Ansprache suche? Was war Drax Ansprache? Ich hab's vergessen. Ist bei mir jetzt auch schon wieder 2 Wochen näher. Rums, und welche ist die blaue? Ja, genau. Das war die geilste Szene, weil einfach damals, ich weiß noch im Kino, ich mir gedacht habe, endlich. Endlich einfach mal ein Actionfilm, in dem jemand eine Riesenwumme auspackt und auf den Bösen schießt, statt ihn einfach mal quatschen zu lassen. Kommen, nee, schießen, ich glaube, das fertig. War wo... War das nicht das, wo er mit der Panzerfaust geschossen hat? Nee, wo Gamora gegen Nebula gekämpft hat. Und gut choreografiert. Das ist auch sehr, sehr gut choreografiert, dann, ja. Dann kommt das andere erst später. Nebula Bossfight habe ich geschrieben, richtig, ja. Und davor kommt aber der großartige Pfeil. Ich liebe wo du Szene endlich merkst, warum die Leute so viel Angst Pfeil. Vor Yondu haben. Ja. Das ist die Stelle, glaube ich, die meine, du meinst, wo sie draußen sind und diese ganzen anderen kleinen Schiffe abgestürzt sind mit diesen Soldaten. Ja, wo so tierisch abgeht. So ein geiles Ding. Ich finde das so geil, wo er dran steht, immer nur dieses und dann dieser Pfeil. Fantastisch. Absolut großartig. Allgemein, die Fights sind so gut. Ja, James Gunn weiß halt einfach, wie man Action inszeniert. Ja, so gut choreografiert. Du weißt immer, wo du gerade bist, was gerade passiert. Es ist nicht zu zerschnitten. Es macht einfach Spaß, es anzuschauen. Ja. Groot Overkill. Das war super. Ja, da kommt das mit dem Nova-Kombo, die da zerquetscht wurde. Das war sehr, sehr schade eigentlich. Mhm. Ronan Bossfight. Ramming Speed. Auch eine Möglichkeit, den Boss zu besiegen. Das war großartig. Aber so bonk durch. Passt. Das Groot-Selbstopfer. We are Groot. Da musste ich schon eine Träne vergossen. Ja. Wer da keine Träne vergossen hat, hat kein Herz. Ja. Dann natürlich das berühmte Dance-Battle. Oh, ich liebe diese Szene. Sag mal, was machst du da? Ja, Dance Battle. Confused Ronan ist das Beste. Du und ich. Dance Battle, Alter. Gamora, du bist dran. Übernehme dezent. Jetzt mal ehrlich, was machst du da? Wieder zurück. Dich ablenken. Ich ablenken, du Vollidiot. Und danach große Power-Szene. Ja, We Are the Guardians of the Galaxy. Oh. Wieder mit dem Soundtrack, ja. Ja, ja. Bye, Ronan. Aber der Jump war halt auch noch geil. Die Old, ja. Nachdem Mann. Der Hammer geplatzt ist, der Jump und wie dann einer nach dem anderen die Hand nimmt. Das war so weil cool dann, gemacht, ja. Genau, weil danach kommt ja erstes, du hast es selbst gesagt, wir sind die Guardians of the Galaxy. Richtig. Oh, Drax streichelt Rocket, das war schön. Dass sich einfach zu ihm setzt und nichts gesagt wird. Kein schlechter Gag. Nichts. Setzt sich einfach nur zu ihm, einfach perfekt. Einfach hingesetzt und Hand auf den Kopf und ihn gestreichelt. War nicht super. Absolut großartig. Die Old Switcheroo, wo er wenn du drauf achtest, siehst du mir tatsächlich kurz den Orb austauscht. Denk ich super, willst du das Ding hier öffnen? Nein, das willst du nicht eröffnen. Du hast gesehen, was passiert. So, okay, gut, ich glaub dir und geht. Das ist so gut. Dann der Quill-Halb-Gottis. Ja. Für Volume 2. Du bist nur ein Halbmensch. Richtig. Deswegen konntest du den Infinity Stone anfassen. Yay. Awesome macht ja auch Mix, Sinn. Awesome Mix Volume 2. Großartig. Auch noch meinte er auch nochmal so richtig so ein Kloß im Hals, wenn er dann den Brief von seiner Mutter liest. Oh ja. Ja. Aber kommt dann kommt erst noch hier das so mein neue Kleid, alte wo dann, Schiff. Weil sie kriegen ja vorher erst noch ihr altes Schiff. Ihre Akten wurden gelöscht. Das Erste, was ihnen einfällt, ist, machen wir was Gutes, machen wir was Böses oder ein bisschen was von beiden. Du bist der Anführer. Okay, ein bisschen was von beiden. Dann Jan, du am schön, Grinsen. Wie halt im Brief dann auch steht, hier mein kleiner Star-Lord, dass du weißt, warum man darauf besteht, so genannt zu werden. Ja, oh, ja. Richtig. Ja, und sehr Yondu am Ende noch, als er den Ding doch aufmacht. Ich liebe es, wie Yondu dran sitzt, alle feiern. Und dann also, dieser kleine Troll da drin ist. Ich find's so geil, der kleine Scheißer, ich hab ihn aufgezogen. Glück macht das Ding auf und ist am Grinsen. Herrlich! So gut. So, du merkst einfach, halt einfach nur. Er wusste es halt einfach. Ich hab mir aufgeschrieben halt dazu, stolzer Daddy. Weil er ist genau, nun mal richtig. Eine Vaterfigur für ihn. Ja, du weißt haargenau, als er das Ding gesehen hat, als er diesen kleinen Trollfigur gesehen hat, dachte so, ja, das ist mein Junge. Richtig. Das war genau dieses genau so hätte ich's auch gemacht. Auch der Blick, ja, es war einfach eins zu eins, es ist. Mein kleiner Scheißer. Ja, das ist halt wird erwachsen. Er hat, Ja, genau. Du hast genau diesen Blick so. Ihr habt mich jetzt genauso gemacht. Absolut großartig. Ich fand das super. Baby Groot am Dancen. Das war halt die, glaube ich, das war... Das Mouse-Over-Use-Meme seiner Zeit, ja. Ja, absolut, ja. Und das nervige Spielzeug. Ich habe bei GameStop gearbeitet zu der Zeit und dieses singende Spielzeug hat uns alle geisteskrank gemacht. Das glaube ich ganz gern, ja. Weil jeder musste draufdrücken und keiner so. Und anstatt es wieder auszumachen, du musst es nur nochmal draufdrücken, damit er aufhört zu singen. Und keiner drückt nochmal drauf, sondern läuft weg. Und dann läuft dieses scheiß Lied wieder durch. Das war auch so, ja, wir präsentieren hiermit jetzt erstmal das Spielzeug, was wir jetzt in den Das Spielzeug des Jahren, Films, ja. Das Spielzeug des Films, das wir jetzt verkaufen werden und damit Asche machen ohne Ende. Was sie dann natürlich auch gedacht haben. Und ein ganz kurzer Tease von Howard the Fucking Duck. Oh ja. Gesprochen übrigens von Seth Rogen auf Englisch. Leider nicht von Santiago Ziesma gesprochen im Deutschen. Nein. Aber dennoch, weiß gar nicht, er taucht ja nochmal auf. Er taucht ab und zu nochmal auf. Der ist so, wenn man. Ja, ist bei What If aufgetaucht, da hat auch Santiago Ziesma ihn gesprochen. Oh, okay. Wusste ich nicht. Auf jeden Fall, für mich ist Guardians of the Galaxy Volume 1 oder Volume 1 immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Marvel-Filme tatsächlich. Für mich kannst du tatsächlich sagen, eine klare 8 von 10. Er hat seine Schwächen, weil Ronan ist kein besonders guter Bösewicht, der ist einfach nur so the villain of the week. So fühlt er sich an, der Bösewicht der Woche. Und deswegen, ja, für mich ist es halt eine konstante 8 von 10. Wie schaut es bei euch aus? Mit der 8 von 10 gehe ich mit. Hä? Mit der 8 von 10 geht er mit. Alles klar, super. Und bei dir? Ist mein Lieblings-Marvel-Film. Dein Lieblings-Marvel-Film? Mein absoluter Lieblings-Marvel-Film, noch vor Avengers 1. Oh. Ich meine, Ronan ist ein enttäuschender Bösewicht, ja, aber sonst ist es einfach die volle Packung. Er ist emotional, er ist zum Schreien witzig, die Charaktere passen einfach zusammen wie Mohn und Kuchen. Es ist halt einfach fantastisch. Und es ist einfach mein Lieblingsmarvel. Die Musik. Ja, der Soundtrack. Oh Gott, ja. Gott, ich habe eine Zeit lang nur noch die Musik gehört. Es ist halt wirklich sehr interessant, wie James Gunn geschafft hat, uns Musik, die halt nicht mehr, die halt viele davon kannte ich gar nicht. Viele Songs. Nicht? Ja, ist ja. Ich kannte jeden einzigen. Und 80ern. Ich kannte jeden einzigen Song. Ich bin aber auch Fan von 80s Rock. Natürlich kenne ich das. Ich auch, aber ich kannte nicht alle. Ich kannte nur ein paar davon. Das sind die Klassiker. Vor allem, dass es nochmal an die neue Generation rangeführt hat. Die Musik ist ja großartig. Einfach nur großartig gemacht. Wie gesagt, ist auch. Ich finde den Film immer noch fantastisch. Und den kann man sich auch immer wieder reinziehen, ohne irgendwelche Probleme, finde ich. Ja, weil er auch so schön losgelöst trotzdem funktioniert. Ja, richtig, weil er auch komplett losgelöst ist. Das ist ja. Man muss tatsächlich sagen, danke an Sony, dass sie Spider-Man gekauft haben damals. die sind nämlich damals zu James Gunn gegangen und haben dann gesagt, Kevin Feige ist zu James Gunn gegangen und haben gesagt, du. Können wir einen Film machen über nicht so ganz berühmte, beliebte Figuren? Könnte das klappen? Weil sonst geht uns irgendwann der Stoff aus. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mach mal Guardians. So, okay. Weil die waren ja komplett unbekannt. Ja, und der hat es dann mit Suicide Squad dann später nochmal gemacht. Richtig, ja. Das kann der James Gunn, das kann er gut. Ja, eine Gruppe von Misfits einfach geil zusammenführen und geilen Film machen, das ist seine Spezialität. Ja, das stimmt allerdings. Na gut, jetzt gerade wird er wahnsinnig, vermutlich, weil er bei DC zu lang war. Weil er gesagt hat, der letzte Flash-Film ist ein großartiger Film, den man unbedingt gesehen hat. Der beste Comic-Film, den er je gesehen hat. Ja, wo ich mir denke, so, wie viel Blow hast du in der Nase? Egal. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich wage mir da noch kein Urteil. Ich vergiss es. Schau ihn nicht an. Lass ihn links liegen. Schau ihn nicht an. Es ist nicht wert. Wie gesagt, ich danke euch, Freunde, dafür, dass ihr hier wart und mit mir über den großartigen Guardians of the Fucking Galaxy zu jederzeit wieder gern. Und damit verabschieden wir uns und freut euch aufs nächste Mal, wenn es heißt Civil War. Noch nicht Civil War. Age of Ultron. Age of Ultron, ich wollte es gerade sagen. Knapp daneben. Aber erfahren wir vielleicht endlich, wie alt Ultron ist. Let's go. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.